Maan zo blond wie deine Meinung ist nicht mal mein Gebäck. Kannst du glauben, sowas gibt es? Sag, wo hast du dich versteckt? Sagst du, hättest gern studiert, wärst bloß nie dazu gekommen. Hast all dir und da serviert und hast sonst nichts unternommen. Jetzt stehst du hier und sprichst zu mir und alles dreht sich weg von dir. Sprichst zu viel und sagst zu wenig. Ja, ich weiß, du hattest Pläne, jeder kennt das, kommt zum Schluss. Kaum zu glauben, du hast Zähne, kannst du beißen, wenn du musst. Ja, ich weiß, du hattest Pläne, jeder kennt das und den Frust. Geh doch los und mach es anders oder bleib und bleib und bleib ohne Nuss. Leben deine Freunde, deine Freunde leben dich. Magst alles, was du siehst, nur Erinnerungen nicht. Blickst morgens in den Spiegel und abends tief ins Glanz. Gibst nicht viel auf deine Arbeit und auf Zeit hast wieder Gang. Jetzt steh